Deutschlandfunk, Rock etc. Bob Dylan wird am Donnerstag 60 Jahre alt. Seine Bedeutung für die populäre Musik der letzten 40 Jahre ist vielleicht nur mit der der Beatles vergleichbar. Es wäre völlig unmöglich, seine Biografie oder seine musikalische Arbeit in dieser einen Sendung einigermaßen umfassend zu dokumentieren. Um sich Bob Dylan zu nähern, hat Knut Benzner stattdessen eine Collage aus Zitaten, Interviews, Statements von Fans und Zeitgenossen sowie seiner Musik angefertigt.